Gestern kam Tanja am Ostbahnhof an und ich stand da mit Blumen und schlechtem Gewissen, denn ich hatte vergessen, die Fahne zu hissen, DSF zu bezahlen, eine Losung zu malen, um den Bahnsteig zu pflegen, den Teppich zu legen, Sprechchor zu proben und Politik zu loben, Oktoberclub zu mieten und sonstige Riten. Kein Freundschaftstreff war organisiert, keine Betriebsrundschau war arrangiert, kein Tages- oder Wochenprogramm. Trotzdem kam Tanja am Ostbahnhof an. Mittag beim Frühstück, sie war noch etwas müde. Da hatte ich gar kein schlechtes Gewissen, dass ich hatte vergessen, die Fahne zu essen, DSF zu bezahlen, eine Losung zu malen, um den Mahlcheck zu pflegen, den Teppich zu legen, Sprechkurs zu proben, Politik zu loben, Oktoberclub zu mieten und sonstige Riten. Denn da gründeten wir ganz formell Privatgesellschaft DSL, deutsch-sowjetische Liebe.